WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Gewalt. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die schon Opfer von Gewalt waren. Also wart ihr vielleicht schon einmal verwickelt in ein Verbrechen? Habt ihr Gewalt in der Kindheit, in der Ehe oder in der Beziehung erlebt oder erlebt es vielleicht sogar zurzeit? Hat man auf euch psychische Gewalt ausgeübt? Oder aber vielleicht sucht ihr auch die Gewalt im sexuellen Sinne und ihr habt Spaß daran, wenn jemand Gewalt ausübt an euch und mit euch. Darüber hinaus würde ich gerne sprechen mit Leuten, die ja die Gewalt als Täter ausüben. Wie war das? Warum habt ihr eine Gewalttat zu verantworten? Was ist geschehen? Vielleicht ruft auch der eine oder andere an, der im Fußball aktiv ist. Auch da taucht ja das Gewaltproblem immer mehr auf. Seid ihr vielleicht so drauf, dass ihr euch gerne nach Fußballspielen so richtig die Köpfe einschlagt? Oder es gibt ja auch Leute, die gezielt die Schlägerei suchen. Quasi so als Hobby oder als Freizeitbeschäftigung, Gewalt auszuüben. Also Gewalt ist das Thema und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen. Wenn ihr gerne mit mir auch darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Daria. Daria ist 50. Guten Morgen, Daria. Ja, guten Morgen, Domian. Thema Gewalt. Dazu hast du dich gemeldet. Dazu habe ich mich gemeldet, ja. Warum? Erstmal gleich vorweg eine Warnung. Vielleicht einfach mal starke Nerven. Mhm. Ja, ich habe meinen Wohnzimmer-Holocaust überlebt. Du hast deinen Wohnzimmer-Holocaust überlebt? Ja, das hört sich. Das ist eine starke Formulierung. Was bedeutet das? Vergewaltigung durch den Vater, oder wie ich ihn eigentlich nenne, Erzeuger, vom dritten, vierten Lebensjahr an bis zum 18. Erzeugerin wusste davon, hat mitgemacht, hat Kopfkissen gereicht, damit ich da reinweinen kann. Ach die, deine, ich nenne jetzt mal diese Person doch deine Mutter. Deine Mutter war dabei, als dein Erzeuger das gemacht hat. Damit sie ihre Ruhe hatte. Und das hat stattgefunden bei euch im Wohnzimmer? In der ganzen Wohnung. In der ganzen Wohnung. Ich nenne es halt nur Wohnzimmer-Holocaust. Ich verstehe. Weil es halt hinter der geschlossenen Wohnungstür stattfand. Warst du das einzige Kind? Nee, ich habe noch einen älteren Bruder, aber der war der Prinz. Mhm. Den hat man in Ruhe gelassen? Den hat man in Ruhe gelassen, ja. Es fing so früh an, da warst du 3 Jahre alt. 3, 4 Jahre alt, da, ja. Da setzen ja so die Erinnerungen in der Regel ein. Beschreib das doch mal, was so deine ersten Erinnerungen sind an diese schlimmen Taten. Ich muss dazu sagen, dass während das stattgefunden hat oder auch sehr lange waren diese Erinnerungen ziemlich verschüttet oder gar nicht da für mich. Mhm. Ich habe mich erst im Nachhinein daran erinnert. Wie alt warst du, als du dich erinnert hast? 20, 22. Mhm. Mhm. Mhm. Welche Erinnerungen sind dann hochgekommen? In Anführungsstrichen erstmal nur Erinnerungen durch eines gewalttätigen Vaters. Mhm. Der mit Gürtel oder mit Handtüchern oder sowas geschlagen hat. Die sexuellen Übergriffe, die kamen dann erst nochmal später. Das du glaubst aber, dass diese sexuellen Übergriffe auch schon im Alter von 3, 4 Jahren stattgefunden haben? Ja, ja. Zusätzlich zu den anderen Gewalttaten, dass er dich geschlagen hat, misshandelt hat? Ja, mhm. Weil ich das aufgrund von Örtlichkeiten mit Umzug und sowas recht gut eingrenzt oder eingrenzen kann. Mhm. Das ist so gewaltig, was du gerade erzählst. Das kann man sich wahrscheinlich überhaupt gar nicht vorstellen als Nicht-Betroffener, was du da mitgemacht hast. Möchte ich mir auch gerne nicht, also nicht gerne vorstellen. Ja, aber vielleicht magst du doch einige Sachen erzählen, die besonders gravierend waren, die man vielleicht gar nicht denkt, dass man das mit seinem Kind machen kann. Da gibt es viele. Mit die gravierendste vielleicht, da muss ich 5, 6 gewesen sein, um zu demonstrieren, dass ich sein Eigentum bin. Mit vorgehaltener Waffe, seiner Dienstwaffe, mich vergewaltigt. Und als er fertig war, dann auf mich drauf gepinkelt. Mhm. Und zu zeigen, du gehörst mir, du hast zu machen, was ich dir sage. Das ist ja ungeheuerlich. Und dabei war deine Mutter auch? Mhm. Kannst du dich erinnern, wie das war? Hat die da im Sessel gesessen und hat sich das genüsslich angeguckt? Oder? Nee, sie hat mich dann festgehalten. Wie gesagt, mir Kissen gereicht, damit ich da reinweinen kann, damit man das Weinen nicht so hört. Das ist ja auch eigentlich aktiv, nicht nur passiv daneben gestanden, sondern hat stellenweise auch aktiv mitgemacht. Im sexuellen Sinne auch mitgemacht? Oder ihn unterstützt, quasi ihm geholfen? Ihn unterstützt, ja. Mhm. Nun ist das ja auch dieses Urinieren auf das Kind, nachdem das geschehen ist und dann mit der Waffe. Das ist ja eine ungeheure Demütigung eines Menschen, eines kleinen Menschen. Mhm. Gab es noch weitere so gravierende Demütigungen? Ich meine, das ist ja schon ungeheuerlich genug, aber... Ja, von Erzeugerin beispielsweise mit dem Essen. Dass wenn es mal etwas gab, was selten genug war, was mir geschmeckt hat und die Augen dann mehr wollten als der Magen, dass ich dann halt einfach, weil zu viel im Magen drin war, dann halt gekotzt habe. Mhm. Und Mutter mich dann mit dem Gekotzten weiter gefüttert hat. Dass ich es halt weiter essen musste. Was du genommen hast, musst du essen. Dein Bruder, wie viel älter ist der als du? Der ist viel älter, ja. War der zu der Zeit auch noch im Haus? Ja und nein. Er hat zwar noch gewohnt, aber war vielfach dann bei seiner damaligen Freundin. Hat der das mitbekommen, was man mit dir gemacht hat? Gehe ich von aus, ja. Mhm. Ich habe nie mit ihm drüber gesprochen oder ich wollte mit ihm drüber sprechen, das hat er immer abgewiegelt. Du hast gerade von der Dienstwaffe gesprochen. Mhm. Was ist das für eine Dienstwaffe gewesen? Was war dein Vater vom Beruf? Ich lasse es dabei mit Dienstwaffe. Ah, du möchtest das nicht sagen? Mhm. Okay. Wobei sich das, glaube ich, jetzt schon jeder denken kann. Okay, respektiert. Wie oft kam es zu diesen Übergriffen in der Woche zum Beispiel? Sehr regelmäßig, sehr häufig. Also man kann von mehrfach in der Woche sprechen? Ja, ja, ja. In all diesen vielen, vielen Jahren? Ja. Irgendwann kamst du in die Pubertät. Hätte theoretisch die Gefahr bestanden, dass du auch noch schwanger wirst von deinem eigenen Vater? Ja. Das heißt, er hat keine Kondome benutzt? Nee. Bist du schwanger geworden? Ja. Du bist schwanger geworden? Ja. Wie alt warst du da? Das war so mit 14. Und was ist dann passiert? Wurde über Medikamente, Kräuter und so weiter abgetrieben. Das hat funktioniert. Mhm. War dir in all diesen Jahren, war dir das bewusst, nee. was man dir da antut? Nein. Wie hast du dieses bizarre Leben selbst eingeordnet? Meine Psyche hat das schlichtweg als nicht existent erklärt. Das heißt, du hast immer abgeschaltet, wenn das passiert? Na, abgeschalten, abgespalten, ja. Mhm. Nach außen hin hatte ich ein ganz normales Leben mit Schule, Abitur, Berufsausbildung. Hast du dich in der Schule und so bei anderen Leuten, soweit du das überhaupt selbst beurteilen kannst, relativ normal verhalten? Ja. Das heißt, niemand hat Verdacht geschöpft? Es müssten so 2-3 Leute mal Verdacht geschöpft haben, auch ein Arzt, aber das ist dann trotzdem irgendwie wieder im Sande verlaufen. Ich glaube das ja auch, Daria, dass wenn man ein guter Beobachter von Jugendlichen oder Kindern ist, dass man das schon merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber in den Zeiten hat man noch mehr weggeschaut als heute. Ja. So, jetzt hast du gesagt, bis zum 18. Lebensjahr, das ist ja unglaublich lange, da warst du ja schon eine junge Frau, da warst du 16 und 17. Wie hast du denn das so als junge Frau, als junges Mädchen empfunden, dass dein Vater regelmäßig mit dir Geschlechtsverkehr ausübt? Wie gesagt, ich habe es einerseits abgespalten. Und immer noch? Abgespalten, auch, ja, das kam erst später raus. Hast du eine Erinnerung, wie du dich danach gefühlt hast, immer, als du auch schon älter warst? Es war für mich normal. Für mich war klar, es ist in allen Familien so. Ich hatte keine Freundinnen oder Freunde damals, ich hatte keine Vergleichsmöglichkeiten. Ist das wirklich so? Ja. Hast du geglaubt, dass das komplett normal ist? Ja. Oder gab es doch so einen Hauch der Ahnung, dass es nicht richtig ist? Beides. Weil es war ja auch verbunden mit Angst jedes Mal. Ja, es ist aber beides. Also als gerade als Kind ist man, egal was die Eltern mit einem machen, absolut loyal. Mhm. Das ist auch das Schlimme, wenn Kinder aus Familien rausgeholt werden in diesem Alter. Die Kinder kommen in einen wahnsinnigen Loyalitätskonflikt. Mhm. So, jetzt kam das 18. Lebensjahr. Wie ist es dir gelungen, aus dieser Hölle, aus diesem, wie du es gerade gesagt hast, Wohnzimmer-Holocaust zu entkommen? Durch Zufall. Ich habe einen Job in einer anderen Stadt gefunden und bin rund 600 Kilometer weggezogen. Hast du denn danach dann noch Kontakt zu deinen Eltern gehabt? Ich war bis dann noch die ganz die brave Tochter. Du hast die besucht zu Hause? Ja, ja, klar. Und wenn du sie besucht hast, ging es dann wieder los? Ja, anders. Was heißt anders? Dann war es halt verbal und psychisch. Also dann gab es keine sexuellen oder Übergriffe mehr. Aber auch das war für mich normal. Mhm. Wann ist dir denn richtig klar geworden, was da passiert ist? Das hat letztendlich relativ lang gedauert. Also wirklich klar, darüber bin ich mir eigentlich erst so seit 15, 20 Jahren. Mhm. Leben deine Eltern noch? Erzeugerin lebt noch, ja. Aber mit ihr habe ich, also als damals der Erzeuger gestorben ist, haben wir uns das letzte Mal gesehen. Das heißt, dann in der späteren Zeit gab es doch einen Bruch zwischen dir und den... Ja, den gab es vorher auch schon. Also insofern, dass ich dann halt nachgefragt habe im Zuge meiner Aufbearbeitung und Verarbeitung. Mhm. Aber die Gespräche wurden komplett abgeblockt. Das heißt... Du hast niemals wirkliche Vorwürfe erhoben, beiden gegenüber? Oder doch? Nicht ihm gegenüber persönlich, weil dazu gab es nie die Chance. Mhm. Oder hattest du vielleicht sogar bis ins hohe Alter doch noch Angst vor ihm? Vor ihm ja. Mhm. Aber das war keine, für mich keine offensichtlich spürbare Angst im Sinne von sondern eher so diffuse Gefühle. Mhm. Ja, verständlicherweise. Verständlicherweise. Die ich überhaupt nicht großartig einsortieren konnte. Gab es denn mal die Idee, als dir die Tragweite bewusst wurde, ihn oder beide anzuzeigen? Da war das schon verjährt. Die Verjährungsfristen sind ja... Das war damals. Ja, das hat sich ja geändert mittlerweile. Ja. Mhm. So, heute bist du 50 Jahre alt. Du hast die Hölle erlebt, das Kind und Jugendliche. Wie lebst du heute, Daria? Ich bin heute erwerbsunfähig, weil nicht mehr dran zu denken ist. Also einerseits psychisch, aber auch körperlich nicht. Mhm. Ich habe meinen Freundeskreis, den ich mehr oder weniger regelmäßig sehe. Partnerschaft ist undenkbar. Das heißt, du hattest nie einen Mann? Ich hatte mal eine Partnerschaft, aber das war ziemlich schräg, von mir aus schräg, weil es auch nur dann letztendlich darum ging, sich zu verbiegen und zu bedienen. Mhm. Heißt das, dass du in deinem Leben nie Sexualität hast genießen können? Nee. Warst du in Therapien, in Traumabehandlungen? Ja, ja. Bist du es immer noch? Nein. Kassen oder Krankenkassen haben den Nachteil, dass sie irgendwann nicht mehr zahlen. Ja, genau. Wie würdest also, du abgesehen davon, dass es schon mal schwer ist, überhaupt einen geeigneten Therapeuten für so eine Geschichte zu finden. Absolut, ja, zu dem man Vertrauen hat. Zu dem man Vertrauen ja, hat. Ja, natürlich. Wenn man ihn dann endlich gefunden hat und hat dann auch eine Stabilisierungsphase hinter sich gebracht und möchte dann Traumatherapie machen, dann kommt die Krankenkasse und sagt, Wie beschreibst du heute deinen Gefühlszustand, wenn ich dich jetzt so treffen würde und ich frage dich, Daria, wie geht's dir? Und ich meine die Frage sehr ernst, was würdest du mir antworten? Würde ich antworten. Von außen betrachtet geht es mir gut. Na, ich meine es aber noch weitergehend. Eben noch, auch das noch kommt drauf an. Wenn nichts weiter so passiert oder also jetzt im Außen irgendwie was Unvorhergesehenes oder sowas, dann geht es mir wirklich gut. Mhm. Das heißt, es gibt durchaus auch Momente, wo du Freude am Leben haben kannst. Ja, na klar. Das schon, auf jeden Fall. Ja, na klar. Allerdings würde ich diese Vergangenheit nie loslassen können. Nee, Opfer haben lebenslänglich. Das ist ein guter Satz, ja. Mhm. Er ist gestorben irgendwann. Ja. Bist du zur Beerdigung gefahren? Ja. Was für ein Gefühl ist das, am Sarg des Peinigers zu stehen? Ich wollte sicher sein, dass er unter die Erde kommt. Mhm. Also das war für mich die einzige Motivation, dahin zu gehen. Wirklich sicher zu sein, dass er jetzt eingeschaut wird. Da stand deine Mutter auch neben dir. Diese Mutter, diese Frau wusste oder weiß alles, was geschehen ist. Ja. Wie ist dir die in der Situation begegnet? So wie sie immer nach außen hin begegnet ist, als die fürsorgliche und liebevolle Mutter. Glaubst du, dass sie tief in sich ein Schuldbewusstsein hat? Also ich kann das, was mir beide angetan haben, in keinster Weise entschuldigen. Erwarte ich auch nicht von mir. Aber ich kann mir ihre Gewalttätigkeit erklären. Nämlich? Nämlich im Sinne von, sind beides Kriegskinder. Ja gut, meine Eltern sind auch Kriegskinder und die haben mir sowas nicht angetan. Aber ich denke, dass die Gewalt einfach schon durch die Generationen bei uns durchgegangen sind. Mhm. Wäre es für dich heute eine Erleichterung, wenn du sie so richtig zur Rede stellen würdest? Nee. Weil das wieder alles aufwühlen würde? Nee, nein. Ich habe zu meiner Erzeugerin keinerlei Gefühlsbindungen mehr. Mhm. Und das soll auch so bleiben? Das soll auch so bleiben, denn auch wenn ich sie hassen würde, würde es mich an sie binden. Ja, das ist sehr klug gedacht. Das stimmt auf jeden Fall. Und dann solltest du es auch sein lassen. Ja. Und ich habe bis zu dem Tag, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, habe ich versucht, sie zu konfrontieren. Ich habe mir da einfach nur Beulen an meinem Kopf abgeholt, weil ich gegen Wände gelaufen bin. Liebe Daria, uns läuft die Zeit davon. Wir haben uns jetzt schon sehr lange unterhalten. Ich bedanke mich sehr für dein Vertrauen, dass du mir und uns das erzählt hast. Diese schlimme Zeit aus deinem Schicksal und deinem Leben. Ich biete dir gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen an. Ich bin mittlerweile gefestigt und genug. Okay, ich verstehe. Um darüber zu stehen sozusagen. Ich verstehe. Ich danke dir. Auch Humor ist einfach eine herrliche Ressource und Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ich danke dir vielmals und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich danke dir und ich wünsche dir, dass du in Zukunft schöne viele Sonnenaufgänge losgelöst von der Talkrunde erleben kannst. Auch wenn es schade ist, dass du aufhörst. Vielen, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Dir ciao. Tschüss. So ihr Lieben, unser Thema heute Nacht, falls ihr gerade zugeschaltet habt, heißt Gewalt. Ich möchte ja mit Gewaltopfern und mit Gewalttätern sprechen. Ich möchte mit Menschen sprechen, die Gewalt an anderen ausgeübt haben. Die gezielt die Gewalt suchen, vielleicht im Fußball. Die gezielt die Gewalt suchen bei Schlägereien, vielleicht bei Rockergruppen. Und ich möchte gerne mit Opfern von Gewalt sprechen, die vielleicht schon mal in ein Verbrechen verwickelt waren, die Gewalt in der Familie erlebt haben, die psychische Gewalt erlebt haben oder die sogar Gewalt gezielt suchen, weil ihnen die Gewalt gefällt, im sexuellen Sinne zum Beispiel. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und hier ist Maria. Maria ist 55. Guten Morgen, Maria. Ja, guten Morgen, Jürgen. Maria, zum Thema Gewalt. Warum und wozu genau hast du dich da gemeldet? Ja, und zwar, ich wollte schon mal sagen, also wegen meiner Vorrednerin, ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe mich schon wieder in die damalige Situation reinversetzt gefühlt. Nur bei mir war es halt die Gewalt in der Ehe. Mhm. Ungefähr 25 Jahre her. Ja. Vor der Ehe war alles super. Und nachdem wir dann geheiratet hatten, fing es an. Wie alt wart ihr, als ihr geheiratet habt? Oder du, wie alt warst du? Ich war 21 und mein damaliger Mann war 5 Jahre älter. Mhm. Mhm. Und er kam aus einer großen Familie. Ja gut, anfangs ging das ganz gut, wobei in der Schwangerschaft, da waren wir schon verheiratet, er hat auch damals schon gut getrunken. Mhm. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat er mir in den Bauch getreten während der Schwangerschaft. Mhm. Besoffen? Besoffen, mhm, ja. Mhm. Und Gott sei Dank ist dem Kind nichts passiert. Ja. Und das wurde immer schlimmer. Er hat es auch nie lange auf einer Arbeitsstelle ausgehalten. Also ich bin diejenige, die ihn immer entschuldigen musste. Und mittlerweile wussten dann die Firmen schon immer, wenn ich anrief, dass das also quasi eine Lüge war. Mhm, aber ich musste ja irgendwas erzählen. Ja. Und aber vielleicht berichtest du noch genauer, was er mit dir gemacht hat, welche Gewalt er ausgeübt hat. Das eine war ja schon sehr schlimm, was du gerade berichtet hast, der Tritt in den Bauch. Ja. Was noch? Ja, ein Beispiel, er kommt nach Hause, hat er auch getrunken und ich hatte kurz zuvor meine Tochter ins Bett gebracht und stand dann selber in der Küche. Und war noch dran und das störte ihn, weil ich mich nicht an den Tisch gesetzt hatte. Mhm. Und dann nahm er beispielsweise Butter, Senf, was ich da so stehen hatte und warf das durch die ganze Wohnung. War natürlich dann ziemlich schmutzig alles an der Wände, durfte er dann nächsten Tag neu renovieren. Ja, und dann hat er auf mich eingeschlagen, auf den Kopf. Mit den Händen, mit den Fäusten? Mit den Händen, ja. Jawohl. Und er hat mir also im Laufe der Ehe, es waren innerhalb ganz 12 Jahre, hat er mir, also durch die Schläge auch, ich weiß gar nicht, wie viel paar Ohrringe der mir aus den Ohren geschlagen hat, sodass ich nachher mir überhaupt keine mehr zugelegt habe. Warst du denn mal so verletzt, dass du ins Krankenhaus musstest? Nein, aber so verletzt, dass ich das Schlüsselbein gebrochen hatte und den rechten Zeh. Das war in einem Jahr kurz vor Weihnachten und meine Tochter war noch klein. Er war mir dann auch keine Hilfe beim Einkaufen. Ich hatte also die linke Schulter gebrochen und den rechten Zeh gebrochen. Mhm. Also kannst du ja vielleicht vorstellen. Ja, natürlich. Arm in der Schlinge und rechts konnte ich kaum im Fuß auftreten. Mhm. Und dann erinnere ich mich auch noch an eine Situation. Da kam er nach Hause und ihn störte wieder irgendetwas. Mhm. Ja, und ich stand im Bad, war mich am Zurechtmachen irgendwie. Ich war auch dabei, noch ein bisschen was am Arbeiten, damit Geld reinkam, was er letztendlich dann wieder versoffen hat. Ja, und er kommt ins Bad, ihn störte was und dann hat er mich so geschlagen, dass ich rückwärts in die Badewanne gefallen bin. Mhm. Und ein Reflex, ich habe heute noch unheimlich guten Reflex, habe sofort spontan den Kopf nach vorne gezogen, sonst wäre ich voll mit dem Kopf gegen die Kachelwand gefallen. Mhm. Ich denke, ich wäre dann heute nicht mehr. Ja. Ne? Hat er diese Gewaltaktion auch dann vor eurer Tochter, die jetzt die immer älter wurde und dann auch die Sachen mitbekommen hat, hat er das vor der Tochter gemacht? Das kam später erst. So, ich sag mal, als Kleinkind hat sie das nur so mitbekommen. Und ich meine, selbst wenn sie in ihrem Zimmer war, sie hat es ja gehört. Was schon schlimm genug ist, auch für ein Kleinkind, wenn... Richtig. Das, ich glaube, so ein Kleinkind versteht das nicht richtig, aber es versteht, dass da was Schlimmes passiert. Ja, und dass die Mama Angst hat. Und heute macht sie mir noch Vorwürfe gelegentlich und sagt, warum bist du nicht früher mit mir weggegangen? Ja, die Frage könnte ich dir jetzt auch stellen. Da frage ich dich jetzt auch. 12 Jahre ist natürlich sehr lange bei so einem Teufel zu bleiben. Warum hast du es gemacht? Ja, weil er hat, wie bei vielen Ehen, wo Gewalt drin ist, immer dieser Satz, wenn du gehst, schlage ich dich tot. Und das verinnerlicht man unwahrscheinlich. Du hattest Angst zu gehen. Ja, ich hatte unwahrscheinliche Angst und vor allen Dingen, er gelobte ja auch immer Besserung. War und der eigentlich immer so gewalttätig, ausschließlich, wenn er besoffen war? Nein, eigentlich nicht. Aber dann hinterher wurde es so schlimm, dass er dann auch gewalttätig war, wenn er nicht betrunken war. Ah ja. Aber dennoch hat er dann Besserung gelobt? Richtig. Das ging mal eine Woche gut und die Abstände wurden dann hinterher immer kürzer. Also mal alle zweimal in der Woche, dann bis nachher täglich, war. Hast du dich da jemandem damals anvertraut, einem Verwandten, einer Freundin? Nee, eigentlich nicht. Alles für dich behalten, alles selbst verarbeitet und runtergeschluckt? Beziehungsweise meine jüngere Schwester, die ist 3 Jahre jünger als ich, mit der hatte ich schon mal darüber gesprochen und mit meinem Bruder auch. Und mein Bruder sagte, komm, da hatte ich den mal besucht, komm, ich hol dich da raus. Und ja gut, aber wie ich ja so bin, damals noch, bis dass der Tod euch scheidet, ich wollte es halt immer wieder versuchen, weil ich damals der Ansicht war, ein Kind soll beide Elternteile haben. Das würde ich heute total revidieren. Das sehe ich auch anders. Wenn die Ehe so kaputt ist, dann lieber glücklich mit einem Elternteil aufwachsen, als unglücklich mit zwei. Richtig. Gab es denn überhaupt in diesen furchtbaren Zeiten, in diesen 12 Jahren, auch mal Momente, wo es noch schön war? Wenige. Vor allem, es musste alles nach seiner Pfeife tanzen und was er sagte, so musste auch gemacht werden. Mhm. Und jetzt so im Nachhinein, meine Eltern sagten damals schon mir, der ist nichts für dich. Und ich habe, klar, wenn man total verliebt ist und er sah ja auch gut aus, und hört man natürlich nicht. Wie war denn das mit der Sexualität während dieser schlimmen Jahre? Hast du mit dem noch geschlafen? Ja, sicher, klar. Musstest du mit dem schlafen? Musste ich. Und das heißt, man kann auch sagen, dass da noch eine Vergewaltigung mit eingespielt hat? Natürlich. Ja. Du wolltest das nicht, er hat dich gezwungen dazu. Natürlich, klar hat er mich gezwungen. Und wenn ich das nicht so machte, dann kriegt halt wieder Schläge oder er fing mir an, den Hals zuzudrücken. Und wie das war ja damals, dass er auch wieder besoffen nach Hause kam. Ich lag im Bett und dann ist er auf mich drauf. Und ich sag mal, wenn einer was getrunken hat, ist er viel schwerer wie im Normalzustand. Ja, und dann fing er wieder an und wollte auf mich los. Und dann habe ich versucht, mich zu wehren und da hat er angefangen, mir den Hals zuzudrücken. Und dank meiner Tochter, dass die diese Nacht raus musste, ins Bad, hat er dann von mir gelassen. Wie alt war die Tochter zu diesem Zeitpunkt? Boah, da war die schon in der Schule. Ah ja. Ja, da war die, ja. Jetzt nach 12 Jahren bist du weg von ihm. Ja. Wie kam das? Wie hast du, du bist weg oder ist er gegangen? Nee, ich bin gegangen. Du bist gegangen. Wie kam es, dass du dann den Mut hattest zu gehen? Ja, ich habe vorher schon mal mich bei Frauen helfen Frauen erkundigt. So, und dann wurde das ja bei mir so schlimm. Ich habe ja nichts mehr wahrgenommen draußen. Und dann irgendwann hatte ich mal einen hellen Moment nochmal, wo ich wirklich ohne Angst war. Ich war ja 24 Stunden unter Dauerangst. Und da habe ich gedacht, so, jetzt muss was passieren. Dann habe ich ins Frauenhaus angerufen und hab gesagt, bitte kommt. Hab dann auf der Firma angerufen und hab gesagt, so und so ist das. Gebt dem ja kein frei. Das machte der nämlich auch so gerne, da der sich mal einen Tag Urlaub nahm, wenn er da war. Da habe ich gesagt, wenn ihr dem frei gebt, sag ich, dann müsst ihr dafür gerade stehen, wenn ein Unglück passiert. Ich habe also auch alles erzählt. Ja, und dann haben die sich wohl dran gehalten. Und dann sind die vom Frauenhaus gekommen. Ich hatte die Polizei in Zivil bestellt. Und ja, dann habe ich mir Müllsäcke genommen und alles nur in die Müllsäcke rein. Die Sachen, die du mitnehmen wolltest? Ja, ja, Kleidung, Schulsachen für das Kind, meine persönlichen Sachen, Ordner etc. Ja. Ja, und dann bin ich weg. Ich habe ihm nur einen Zettel dahingelegt. Ich bin weg. So, dann warst du weg. Da war ich weg. Und dann habe ich nachmittags bei Nachbars angerufen, die unter uns wohnten. Da habe ich gesagt, steht da Haus noch? Ja, ja. Ja, und dann hatte er keine Ahnung, wie er das rausbekommen hat. Jedenfalls, wie ich im Frauenhaus war, ist das ja dann da, dass man also nicht da ist für den Partner. Ja, natürlich. Und die Männer kommen auch nicht rein. Nein, da kommen keine Männer rein. Und ich bin auch immer andere Wege gegangen, dass der nie wusste, wo ich hingehe. Aber er hat ja nachgestellt und gesucht. Ja, irgendwie hat er rausbekommen, wo ich bin und hat mich dann, wie war das? Also er hat, ich glaube, im Haus angerufen und meinte, ich sollte wieder zurückkommen und es würde alles besser. Und dann haben die Betreuer auch immer gesagt, die Sozialarbeiter, du, damit du das schaffst, wenn du nicht mehr zurück willst, denk nur an diese negativen Seiten, an die schlechten Zeiten. Und das habe ich gemacht und das hat mir auch gut getan, weil ich von vielen Frauen gehört habe, die wieder zurückgegangen sind, dass es dann noch schlimmer geworden ist. Wie viele Jahre hat es denn gedauert oder vielleicht auch nicht Jahre, bis du dann endgültig innerlich dich gelöst hattest von diesem Mann? Oh, das hat sehr lange gedauert, also 10 Jahre mindestens. Und er hat dich dann aber auch irgendwann in Ruhe gelassen? Irgendwann, ja, und zwar in dem Moment, also so, dass er... Ja, dass er mir nicht mehr hinterhergegangen ist oder mich irgendwo aufgelauert hat. Ich hatte mir ja auch so ein Spray gekauft, was ich immer in der Hosentasche hatte. Ich habe dann meinen zweiten Ehemann wieder getroffen, also Partner damals. Und wie der hatte auch den Schlüssel zu meiner neuen Wohnung. Und mein Ex-Mann, der kam halt immer noch und brachte mir die Wäsche zum Waschen, weil ich hatte die Waschmaschine ja logischerweise mitgenommen. Und ich bin ja so blöd, ich habe das dann immer noch gemacht. Wie, du hast nach dieser ganzen Aktion, hast dem noch die Wäsche wieder gewaschen? Ja, klar, so blöd war ich, ja. Und obwohl du schon wieder mit dem neuen Mann zusammen warst? Richtig, ja. Und dann ist er auch mal reingekommen und dann hat er auf einmal meine Tochter genommen und in ein Zimmer eingeschlossen. Und dann sah ich plötzlich, ach so, und dann wollte er wieder auf mich losgehen. Und dann sah ich meinen damaligen neuen Partner auf mich kommen. Und da habe ich gesagt, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du haust jetzt ganz schnell ab oder du fängst dir was ein. Und da ist er ganz schnell abgehauen. Und dann war Schluss. Und da war endgültig Schluss. Mensch, ja. Maria. Also ich habe Jahrzehnte Therapie hinter mir. Aber jetzt lebst du, bist du mit deiner zweiten, mit deinem zweiten Mann noch zusammen? Nein, da bin ich auch geschieden, logischerweise, wie man sich das ja denken kann, hat das bei mir ja auch Früchte getragen, im negativen Sinne. Ja. Und ich bin also vor einigen Jahren, bin ich in ein ganz anderes Bundesland gezogen und habe nochmal ganz von vorne angefangen. Und jetzt geht's dir gut? Jetzt geht's mir gut, ich brauche auch keine Therapien mehr, ich habe bald 20 Jahre Therapie gemacht. Mann, was für eine Geschichte, Maria. Ja. Aber wenn auch sehr langsam, wenn auch mit vielen, vielen Schwierigkeiten, aber du hast es geschafft, du bist da rausgekommen. Genau. Und das ist ja doch ein großer Erfolg und eine sehr schöne Sache für dein Leben. Auf jeden Fall. Ich danke dir auch, dass du uns aus deinem Leben und diese intimen, sehr schwierigen Dinge erzählt hast und freue mich, dass du jetzt so die Kurve bekommen hast. Dankeschön. Wünsche dir alles Gute weiterhin. Dankeschön. Alles Gute für dich. Dankeschön. Jürgen. Tschüss, Maria. Tschüss, Jürgen. Tschüss. So, um 1.23 Uhr, nein, um 1.32 Uhr haben wir die Lisa. Lisa ist 32. Guten Morgen, Lisa. Hallo, Domian. Hallo, Lisa. Du hast dich auch zum Thema Gewalt gemeldet. Was ist dir, was ist dir widerfahren? Mir ist nichts widerfahren und das ist jetzt ein bisschen heftig, nach den beiden Themen vorher darüber zu sprechen. Ich will mit dir über was reden, was ja von außen immer als Gewalt oder oft als Gewalt angesehen hat, nämlich über BDSM. Ich lebe in einer BDSM-Beziehung. Ah, okay. Genau dazu hatte ich ja gerade angerufen, dass ich gerne mit Menschen sprechen wollte, die sogar die Gewalt suchen, als sexuelle Attraktion sozusagen und eine Lust daran empfinden, wenn sie freiwillig sich der Gewalt aussetzen, so kann man sagen. Wobei ich da dann auch das Wort Gewalt eigentlich nicht richtig empfinde, weil Gewalt ist für mich was stattfindet, ohne dass der Gegenüber das möchte. Okay, also sowas, was wir gerade gehört haben von den beiden Anruferinnen. Genau. Dann ist es, wenn der Gegenüberpart zum Beispiel ein Kind ist oder in irgendeiner anderen Hinsicht untergebuttert werden kann quasi, dann ist das ja nicht auf einer gleichberechtigten Ebene. Nein, natürlich nicht. So, jetzt erklär mal genau, auf was du stehst. BDSM, das erklär mal den Leuten, die sich nun nicht so mit solchen Dingen auskennen. Was ist das? Also, erstmal kurz zusammengefasst, ich bin bisexuell und bei Männern bin ich devot und stehe darauf, wenn ich zum Beispiel geschlagen werde. Mhm. Und bei Frauen bin ich dann die Dominante, die dann eher zuschlägt oder irgendwie die Frauen gerne ein bisschen erniedrigt oder so. Mhm. Genau. Wie weit geht das Schlagen bei dir? Also egal, jetzt aktiv oder passiv? Relativ, also das Aktive mache ich nicht so oft, deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Das Passive kann relativ weit gehen natürlich. Was mir immer wichtig ist und was bisher auch nicht passiert ist, ist, dass es irgendwie zu blutenden Wunden oder so gekommen ist. es muss einem natürlich klar sein, wenn man sowas macht, dass das mal als Unfall in Anführungsstrichen passieren kann, aber es gibt ja auch ganz krasse Menschen in der Szene, die das eben aktiv hervorrufen wollen und da gehöre ich definitiv nicht dazu. Also wenn es blutet, da ist die Grenze bei dir. Ja, auf jeden Fall. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie genau und wohin genau schlägt dein Herr dich? Ganz verschieden. Also ich bin in einer Beziehung mit jemandem, der durch mich an diese ganze SM-Sache herangekommen ist und der schlägt mich hauptsächlich auf den Po. Mhm. Und, wie schlägt er dich? Mit einer Gerte? Mit der Hand? Mit einem Stock? Alles. Also mit der Hand natürlich. Gerte haben wir, Stock haben wir. Wir haben so eine Art Holzpaddel, was man dafür auch nutzen kann. Mhm. Alle möglichen Peitschen. Also er versohlt dir den Po zum Beispiel mit dem Holzpaddel oder mit der Peitsche. Ja, oder auch die Brüste und so. Das kann dann schon mal krassere blaue Flecke geben. Ich hatte auch Fotos übersendet, ich weiß nicht mehr, ob die gezeigt werden können oder dürfen. Also da sieht man jetzt irgendwie keine Geschlechtsteile oder so, sondern da sieht man einfach nur die blauen Flecken, die dabei rumkommen. Ich höre gerade, Lisa, dass wir die Fotos vorliegen haben, die dürfen wir mit deiner Erlaubnis veröffentlichen. Ja, dürfen. Oha. Also das muss ich erstmal den Radiozuschauern erklären. Ich sehe hier zwei Arme mit schweren blauen Flecken. Daraus kann man erkennen, dass das heftig zugeschlagen wurde. Bei den Armen, da war es so eine ganz besondere Session. Das ist auch irgendwie das Krasseste eigentlich, was ich jemals erlebt habe. Und zwar lag ich da eben auf dem Boden und wurde durch die Wohnung getreten quasi. Mhm. Aber schon bewusst und alles eben quasi auf gesunder, in Anführungsstrichen, Ebene. Insofern, dass nicht in die Weichteile oder Nieren oder so getreten wurde, sondern nur wirklich gezielt gegen die Arme, gegen die Beine, gegen den Po. Jetzt, und da ist das nicht weiter passiert. Jetzt muss ich nochmal sagen, Lisa, ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen vielleicht eventuell sogar an den Schilderungen oder auch an den Fotos Anstoß nehmen, die wirklich Opfer von Gewalt geworden sind. Ja, es gibt viele Menschen, die genauso aussehen aufgrund von schweren Gewaltaktionen. Das kann ich mir vorstellen. Wir unterstreichen noch einmal, dass es eine sexuelle Spielart, die ganz verbreitet ist unter den Menschen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Und du diese sexuelle Spielart freiwillig vollziehst. Genau. Da gibt es auch so ein Credo quasi, das heißt SSC, Safe, Sane and Consensual. Also, dass es sicher sein muss, dass es quasi im Rahmen des normalen Menschenverstandes sein muss und dass es eben consensual, also besonders, dass es darum geht, dass es von beiden Seiten so gewollt ist. Ne? Das ist eine ganz wichtige Sache. Mit denen du diese Aktionen durchziehst, schlagen die dich auch ins Gesicht? Klar, also schon so Ohrfeigen, aber nicht, dass es dann irgendwelche Spuren gibt. Also dass man, da kriegt man keine blauen Flecken oder so. Das wäre mir jetzt auch zu viel, wenn ich jetzt blaue Flecken irgendwie an sichtbaren Körperteilen außer Armen und Beinen oder so hätte, im Gesicht oder am Hals oder so, das wäre schon, wär schon schlecht. Jetzt versuchen wir. Ich weiß, in der Regel funktioniert das nicht, aber ich mache nochmal den Anlauf. Jetzt versuchen wir, das zu erklären. Oder du musst es mir und vielen, vielen, vielen tausend anderen Menschen jetzt auch versuchen zu erklären. Wie kann es sein, dass durch so ein Schmerzmoment, und der entsteht ja bei so einer Aktion, dass da Lust entsteht? Erklär es uns. Das wird man natürlich immer gefragt, das stimmt schon. Das sind bei mir verschiedene Faktoren. Also zum einen bin ich im echten Leben und im beruflichen Leben oft diejenige quasi, die die Hosen anhat. Ich muss viel managen, ich muss mit beiden Beinen im Leben stehen. Darf ich fragen, was du vom Beruf machst, ohne dich zu sehr zu verraten, so grob vielleicht? Ja, ich bin Wissenschaftlerin. Okay. Und ich muss halt eben wirklich voll da sein und ich bin dann quasi eher in der Führungsposition und muss schauen, dass alles läuft. Ist ja fast der Klassiker, und so hört man das ja immer wieder. Dass die Leute, die Sache wie bei den Managern, genau. Genau. Und die ja. finden, okay, das kann ich ja auch verstehen, ja. dass man dann in eine, gerne in eine Rolle schlüpft, in der man jegliche Verantwortung von sich gibt. Und einfach pariert, einfach das macht, was der Herr sagt. Aber das erklärt, das kann ich noch nachvollziehen. Aber ich kann dieses Schmerz, die Verbindung von Lust und Schmerz, Schmerz und Lust, das verstehe ich nicht. Erklär du es mir als Wissenschaftlerin. Ja, das ist schwierig. Also wahrscheinlich ist dabei BDSM-Lern im Gehirn irgendwas anders verknüpft, dass das Lustzentrum mit dem Schmerzzentrum irgendwie verknüpft ist oder Endorphine. So muss es sein, ne? Irgend sowas. So muss es sein. Aber für mich selber persönlich kann ich sagen, ich bin ein Mensch, der ständig Gedankenkarussell hat. Mhm. Und der Schmerz zwingt mich dazu, mich auf das Jetzt zu konzentrieren und damit auch auf die Erregung und auch auf das angefasst werden zwischendurch. Und das bringt mich dann eher in die Jetzt-Situation, die dann auch mit Sexualität zu tun hat. Das heißt, wenn man dich wirklich ganz klassisch zärtlich anfasst, streichelt, mit dir kuschelt, das bringt dir überhaupt gar nichts? Nee, das würde ich so jetzt auch nicht sagen. Also wenn man sich da viel Zeit für nimmt und natürlich, ich habe auch normalen Sex, aber... Ach, das gibt es auch? Das gibt es auch. Also nicht, das ist jetzt ein ganz normaler, ganz zärtlicher Blümchensex mit Romantik und Kerzen und so weiter, das ist jetzt eher nicht so. Mhm. Also es geht auch schon dann beim Sex ein bisschen heftiger zu, dass ich so ein bisschen mich auch in der Rolle fühle. Mhm. Aber ich kann auch ganz normalen Sex haben, klar. Aber das hilft mir eben irgendwie abzuschalten. Mit dem der Schmerz hilft mir abzuschalten. Das muss man sich, glaube ich, so ein bisschen... Das ist interessant, was du gerade gesagt hast. Der Schmerz holt dich in das Jetzt. Genau. So hast du es gerade gesagt. Ja. Mhm. Ja, und es hilft mir eben abzuschalten. Das ist so ein bisschen vergleichbar, glaube ich, vom Effekt, den das auf den Körper und das Gehirn hat, wie... diese progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, das machen ja viele, wo man eben den ganzen Körper anspannt und dann entspannt und dann merkt man den Unterschied und hat dann so eine ganz heftige Entspannung, als ich zum Beispiel da auf dem Boden lag und getreten wurde und dann in diesen Zwischenmomenten, da habe ich mich richtig krass entspannt gefühlt, als hätte ich so eine Stunde Massage hinter mir. Okay, das ist krass entspannt. Wahrscheinlich ganz verrückt. Du hast dich krass entspannt gefühlt, aber gleichzeitig auch sexuell erregt. Ja. Also die Entspannung geht immer einher mit einer intensiven sexuellen Erregung. Die Erregung kommt mehr durch das Devotsein, würde ich jetzt sagen. Also gar nicht mal, die Erregung kommt gar nicht mal durch den Schmerz. Das kommt drauf an, welcher Schmerz. Es gibt ja ganz verschiedene Sachen auch. Also wenn ich jetzt auf den Po zum Beispiel geschlagen werde, erregt mich das auch vom Schmerz her. Aber wenn jetzt irgendwelche anderen Praktiken gemacht werden, wie irgendwie Klammern an die Brustwarzen oder so, dann ist das schon wieder so, dass das dann wieder eher dieser Schmerz ist, der mich ins Jetzt ruft. Und dich zu einer Entspannung führt. In dem Moment nicht, dann wenn sie abgenommen werden. Wenn sie abgenommen werden, ja, klar. Mhm. Mhm. Ja. Also es gibt die Klammern, die du gerade genannt hast, es gibt das Schlagen, worüber wir schon viel gesprochen haben. Gibt es noch irgendwelche Sachen, Wachs oder irgendwie irgendwas? Ja, Wachs gibt es oder auch alles mögliche. Reizstrom hatte ich auch schon mal. Reizstrom? Wie funktioniert das? Wo schließt man dann Kabel bei dir an? Also da gibt es verschiedene Sachen. Also was ich jetzt persönlich schon hatte, das nennt sich Violet Wand. Das ist quasi so ein, wie soll ich das erklären? Das ist, das sieht aus wie so ein Lockenstab, nur dass oben halt kein so ein Bürstenteil drauf ist, sondern eine Röhre, eine Glasröhre, die mit einem Gas gefüllt ist, ich glaube mit Argon oder so. Mhm. Und dieses Teil kann eben an den Strom angeschlossen werden und das macht dann in sich drin so einen violetten Blitz. Ja. Also in diesem Glas drin. Ja. Und wenn man damit näher an die Haut geht, dann entlädt sich dieser Blitz auf die Haut. Mhm. Dann entsteht halt so ein stehender Blitz zwischen der Haut und diesem Glas. Wie viel Volt? Oh, keine Ahnung. Also aber schon heftig. Also das geht auch nicht in die Haut rein, das macht auch keine Brandblase oder so, wenn man es länger an einer Stelle hält. Das fühlt sich nur sehr, es fühlt sich leicht schmerzhaft an, aber nicht übermäßig. Gehst du mit diesem Stab auch an oder in deine Vagina? An schon von außen, aber in eher nicht, nee. Mhm. Weiß ich gar nicht, ob man, also das ist auch viel zu gefährlich, weil es ja so ein dünnes Glas ist mit diesem Gas drin und dann ist ja die Gefahr viel zu schnell, da, viel zu stark, dass man irgendwie zuckt und dann zerbricht das Glas und das wäre dann. Eine Schlussfrage noch, uns läuft auch die Zeit weg, Lisa. Verträgt sich diese Art der Sexualität mit Liebe? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du kannst einen Mann, eine Frau wirklich tief von Herzen lieben und gleichzeitig auch diese Art von Sexualität mit ihr oder mit ihm haben. Ja, sicher. Also mit meinem Partner bin ich jetzt mittlerweile seit 6 Jahren zusammen und der ist ja, wie gesagt, durch mich da rangeraten und hatte ein gutes Naturtalent und sicher, den liebe ich sehr und das mit der Liebe ist ja eben auch noch mehrschichtig als nur natürlich, die Sexualität. Natürlich, ja. Ich hatte so verstanden, dass das nur, dass das ausschließlich dein Sexualpartner ist, aber es ist dein wirklicher Partner. Ja, auch. Also ich darf auch ab und an mit anderen spielen. Ach so. Ja. Lisa, das war sehr interessant. Du hast uns einen Einblick gewährt in eine Thematik, die zwar irgendwie in aller Munde ist, aber ich glaube, so kein Mensch versteht richtig, was da los ist und man versteht das nicht und man weiß auch gar nicht, was mit den Leuten so vor sich geht. Ich danke dir sehr herzlich. Ja, mir ist nur ganz wichtig, eben nochmal klarzustellen, dass es wirklich keine Gewalt ist, solange es eben consensual, also wirklich von beiden Seiten gewollt ist. Genau, das ist die absolute Bedingung und dann ist das auch zu akzeptieren. Ja. Lisa, ich danke dir sehr herzlich und wünsche dir alles Gute, viel Spaß und gute Sessions. Ja. Super, danke schön. Und dir vielen Dank für die tolle Sendung, die du so lange gemacht hast. Und ich bin traurig, dass du aufhörst, aber ich kann es auch verstehen und wünsche dir dann eine schöne Zeit. Ja, aber wir sehen und hören uns da so oft bis dahin. Genau. Liebe Lisa, alles Gute. Bis tschüss. Dann. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute Nacht Gewalt und ich möchte mit Gewaltopfern sprechen. Wir haben gerade jetzt eine Variante gehört. Lisa selbst hat gesagt, dass sie das gar nicht so als Gewalt bezeichnen möchte, weil das letztendlich etwas sehr extrem Schlimmes ist, wie wir es von den ersten beiden Anruferinnen gehört haben. Aber eine gewisse Form von Gewalt ist es natürlich auch, aber auf der Basis der Freiwilligkeit. So, jetzt bin ich verbunden mit Tom und Tom ist 27. Guten Morgen, Tom. Guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Du hast dich zum Thema Gewalt auch gemeldet. Warum? Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Gewalt gehört irgendwie zu meinem Leben dazu. Inwiefern? Das hat in der Jugend angefangen mit Kneipenschlägereien und Diskoschlägereien. Mhm. Bin dann in der Hooligan-Szene gelandet. Oder bin ich immer noch. Und war zwischenzeitlich, wie soll man sagen, so eine Art Zuhälter. Und Du bist Motorrad. Was? Ja. Und Motorrad? Ja, genau. Motorrad-Club oder was? Genau, richtig, ja. Also Hooligan? Welcher Verein? Das möchte ich nicht sagen. Okay. Ich möchte halt anonym bleiben. Zuhälterei und Rocker. Bande quasi mit Motorrädern. Genau. Du bist aber volle Kanne drin. Tom, warum? Ganz einfache Frage, warum? Das kann ich selber eigentlich nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob vielleicht bei mir in der Jugend irgendwas schiefgelaufen ist, aber die Gewalt, die zieht einen quasi an. Also beim Fußball, sag ich mal, ist das auch nicht so, dass man da irgendwie unschuldige Leute schlägt. Sondern das sind auch Leute, die haben das, die möchten das auch machen. Okay. Also ich würde da oder andere Leute würden da niemals einen Familienvater oder sowas zusammenschlagen. Also deine kleine Rechtfertigung ist, dass deine Gegner quasi Leute sind, die genauso gestrickt sind wie du und die das auch wollen, die Auseinandersetzung wollen. Genau, richtig. Also ich kann mich da an Situationen erinnern, wo ich dann mit den Leuten, wo wir uns erst geprügelt haben und danach habe ich dann mit denen zusammen Bier getrunken. Mhm. Was ist mit der Zuhälterei? Ja, da ist man irgendwie mal so reingerutscht, ne? Das machst du immer noch im Moment? Nicht so richtig. Ich mache jetzt Wohnungsvermietung. Wohnungsvermietung? Also ich vermiete Wohnungen an nur Frauen. Ach so, ich verstehe. Ach so, Wohnungsgeführte vermietest. Und die Mädels müssen dann die Miete zahlen und dann genau. Lässt du sie in Ruhe. Ja, ich sag mal so, diese Zuhälterei-Geschichte, das war eher so auf freiwilliger Basis, also von den Frauen. Also man geht da nicht, das ist heutzutage nicht mehr so, dass man da hingeht und die Frauen unter Druck setzt. Das war früher vielleicht mal so, heute ist das anders. Was genau passiert in dem Motorradclub? Was machst du da? Ja, da bin ich nicht mehr. Da bist du nicht mehr. Wie oft überhaupt im Moment so, wenn man mal so pro Monat sagt, wie oft schlägst du dich? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal sind das ein paar Tage nacheinander oder manchmal ist das dann weniger. Das kommt immer drauf an. Ich fahre ja auch noch zu Fußballspielen, Deutschlandspiele bin ich auch gefahren zum Beispiel. Mhm. Ja. Und kommt immer auf die Spiele an, welche Spiele gerade da sind, wo es sich lohnt hinzugehen und ob man dann ein Stadtverbot bekommt von der Polizei. Verstehe. Also hauptsächlich prügelst du dich als Hooligan prügelst du dich hauptsächlich? Genau, also in der Rocker-Szene ist es einfach, ist es ruhiger. Da kann man sich nicht so prügeln, sag ich mal so. Also ich bin auch damals dadurch ruhiger geworden, dass ich da in diese Rocker-Szene gekommen bin. Das ist ja interessant, dass jemand ruhiger wird, wenn er in die Rocker-Szene kommt. Ja, das ist einfach so. Also das ist so ein Bild nach außen, sieht das ein bisschen anders aus, aber da ist das schon, sag ich mal, durch Respekt und so weiter viel ruhiger, als wenn man jetzt bei den Hooligans oder die Hooligans, da kennt man auch, weiß ich nicht, Skinhead oder andere Leute, die halt gewalttätiger sind oder irgendwelche anderen Schläger, die sind dann halt nicht so, ja, wie soll man das sagen, verhalten. Verdienst du dein Geld eigentlich durch die Vermietung von diesen Wohnungen? Ja, genau, richtig. Davon lebst du? Ja. Ja. Beschreib mir das mal, da ich das nicht kenne. Wie so eine Schlägerei, wie läuft das ab? Wie verabredet man sich und wie verlaufen dann die Etappen? Also bei den verabredet, also es gibt ja erstmal zwei unterschiedliche Aspekte. Erstmal, ob man sich irgendwo im Wald trifft oder ob man sich halt am Stadion trifft oder in der Stadt. Also im Wald, es gibt auch Treffen im Wald. Genau, richtig. Da signalisiert man der Gegnergruppe, wir sind da in dem Waldstück, kommt dahin. Nee, das wird schon vorher abgesprochen. Also wird dann ein Ort gesucht und dann trifft man sich da. Dass der eine Verein nennen wir einfach Hamburger SV und der andere dann, also nicht Werder Bremen. Die treffen sich dann irgendwo im Wald. Die kommen mit 20, die anderen mit 20 und dann geht's los. Ne? Machen wir das übers Internet oder wie geht das? Ja, über Telefon. Man hat ja die Telefonnummer von den anderen. Ach so, dann ruft man da an. Hey Jungs, wir haben Bock uns zu prügeln. Habt ihr auch Bock? Dann kommt mal dahin oder wie? Ja, genau, richtig, genau so läuft das. Und dann sagen die, okay, wir haben auch Bock, uns die Fresse polieren zu lassen, wir kommen. Ja, genau, so kann man das sagen. Das ist wie so, man kann das so sehen, wie die Bundesliga mit den normalen Fußballvereinen funktioniert, so ist das auch bei den Hooligans, da gibt's dann auch eine erste Liga, eine zweite, quasi so. Tom, du wirkst so, du bist so eloquent, du wirkst sehr klug. Daher wirklich meine ganz ernst gemeinte Frage. Das ist doch total assi. Total assi. Und ja, nicht nachvollziehbar für einen einigermaßen normal denkenden Menschen, dass ein einigermaßen kluger Mann, und du scheinst mir ein kluger Mann zu sein, so einen Driss macht. Warum? Ja, ich sag immer so, jeder hat so sein Hobby und das ist so von uns das Hobby. Ja, aber unser Sport. Ja, aber das ist doch kein Sport. Der Sport ist dann, wenn du dich abregieren willst, dann geh in den Boxverein. Ja gut, da geht's aber darum, im Boxverein hat man ja Handschuhe an. Ja. Und das ist ein riesiger Unterschied. Tom, du läufst ja Gefahr bei diesen Aktionen. Gott, das muss ich dir ja gar nicht sagen. Du läufst Gefahr, dass du einen Menschen schwerst verletzt. Auch wenn du es gar nicht willst. Oder dass du schwerst verletzt wirst. Und das nimmst du und nehmt ihr in Kauf. Ja, das ist immer die Angst, die so mit im Kopf mitläuft. Ich habe selber schon Schwerverletzungen gehabt und ich habe auch schon mal jemanden so schwer verletzt, wo ich echt gedacht habe, dass der stirbt. Das war aber bei einer Disco-Geschichte. So, und damit ist eigentlich das Thema doch erledigt, dass man sagt, das mache ich nie wieder. Ja, das ist so eine Art Sucht. Also Erzähl mal nochmal weiter. Also ihr trefft euch dann, sagen wir mal, im Wald. Es kommen, wie viel kommen ungefähr auf jeder Seite? 20, 50? Das ist unterschiedlich, das kann man ja absprechen. Also in Russland, da laufen die mit 500 Leuten gegeneinander. Okay, sagen wir mal ein paar weniger hier. Ja, 15, 20, 30. Und dann, wer gibt denn dann den Startschuss? Jetzt geht's los. Ja, man läuft einfach aufeinander zu. Ach so, man spricht sich ab. Also das ist nicht so, dass man da, dass das da zugeht wie bei den Tieren oder in irgendeinem Schlachtfeld, sondern das ist wie quasi wie im Boxkampf, dann sagt man, okay, dann fangen wir jetzt an und dann geht's los. Okay. Das ist auch mit Regeln eigentlich, wer auf dem Boden liegt, dann ist vorbei. Ne? Achso, die Regel gibt es. Also, ja, die gab es mal, die wird auch eigentlich noch eingehalten, aber viele halten sich dann nicht mehr. Wie ist das denn mit Gegenständen oder Waffen oder irgend dergleichen? Ja, das ist ja nicht erlaubt. Ich möchte meinen Gegner ja nicht schwer verletzen. Ne? Also die Regel ist, man trifft sich ohne Waffen. Ohne Waffen. Genau. Keine Schlagringe, keine Gummiknüppel, gar nichts. Gar nicht. Hält man sich daran? Ja, klar, man muss sich daran halten eigentlich. Also ich sag mal so, es kommt immer mal vor, dass sowas passiert, aber das spricht sich ja dann natürlich rum in der Szene, ne? Und dann ist man als Verändern verrufen. Wann ist denn dann Schluss? Ja, wenn alle auf dem Boden liegen. Vom Gegnerteam. Vom Gegner. Vorher nicht. Aber wenn gemischt welche von euch am Boden liegen und gemischt auf der anderen Seite auch welche auf dem Boden liegen, ja, geht so lange weiter, man kann ja auch wieder aufstehen. Wie schwer warst du verletzt schon? Ich habe bis jetzt eigentlich immer noch Glück gehabt. Ich habe vielleicht mal eine Gehirnerschütterung gehabt, aber sonst ist mir da nicht wirklich viel passiert. Rein theoretisch kannst du nach so einem Ding im Rollstuhl sitzen oder ein anderer Mann von der Gegnerseite kann im Rollstuhl sitzen oder wie du es gerade schon sagtest, könnte tot sein. Ja, ist auch schon vorgekommen, dass da jemand gestorben ist. So, hast du das mal so in deinem Kopf durchgespielt, was das für dein Leben bedeuten würde, wenn du wüsstest, ich habe da jemanden erschlagen? Ja, da denkt man, das verdrängt man, solche Gedanken. Ja, aber das darfst du nicht. Da musst du dich zwingen, das darf man nicht verdrängen, das Albern ist zu verdrängen. Wenn du vielleicht neu in die Szene kommst, kann ich ja das noch verstehen. Aber du bist ja jetzt schon sehr lange dabei und du bist ein reflektierter Typ. Das kannst du doch nicht wegdrängen. Du kannst doch nicht wegdrängen, dass du vielleicht ein Pflegefall wirst und in deinen jungen Jahren nach so einer Schlägerei im Pflegeheim liegst. Gelähmt, von oben bis unten. Kann sein, kann passieren. Ja, das sind so Sachen, da denkt man da nicht so drüber nach. Ne? Ja, aber das musst du machen. Das musst du machen. Ja, ich versuche ja auch immer zu ergründen, warum ich so... Das musst du ergründen. Du musst es ergründen und du musst dir auch die Konsequenzen vor Augen halten. Du gehst überhaupt nicht verantwortungsbewusst mit deinem Leben um, was Kostbares ist. Und du gehst nicht verantwortungsbewusst mit dem Leben anderer Menschen um. Du bist kein Vorbild. Hast du eine Freundin? Ja. Weißt du das? Ja, ich spiele immer direkt mit offenen Karten. Was sagt die Freundin denn dazu? Ja, die findet das nicht gut und die anderen finden das auch nicht gut, aber... Wie ist das denn? Wie ist das denn mit deiner Familie? Hast du noch Eltern? Ja. Hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern? Ja, ich habe eigentlich ein gutes Verhältnis. Die wissen das auch, was ich alles gemacht habe. Und die wissen, dass du das immer noch machst? Ja. Ich möchte mich nicht in deine Mutter hineinversetzen, was die jedes Mal zittert. Ja, natürlich. Deshalb versuche ich die ja auch Details zu... verschweigen, sag ich mal so. Ne? Nee, das ist nicht der Weg. Der beste Weg ist, wenn du irgendwann deinen Eltern sagst, ich bin da weg von. Ja gut, ob das passiert, das kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich bin ja jetzt schon ruhiger geworden. Früher war es ja ganz schlimm. Wenn du sagst, dass früher habe ich auch, muss ich ganz früher, und da habe ich auch ein schlechtes Gewissen, heute früher habe ich auch noch unschuldige Leute geschlagen. Ne? Also aus Spaß an der Freude, sag ich mal so. Ne? Wenn in der Diskothek oder so. Wenn, ja, was... Müssen wir gar nicht drüber reden, was das bedeutet, wie das zu werten ist. Wenn du interessiert daran bist, das hat ja seine Ursächlichkeiten in dir, in deiner Psyche. Sowas fällt ja nicht vom Himmel. Ich hab's nicht. Ich hatte es nie. Du hast es. Also hat es irgendeinen Grund, warum du es hast. Ja, das versuche ich ja auch. Wieso? Ja, aber offensichtlich, manchmal schafft man das ja alleine nicht, sowas rauszukriegen. Dann geh doch mal, begib dich doch mal in gute psychologische oder psychoanalytische Hände, damit du das mal rauskriegst. Das ist doch für dich spannend zu erfahren. Das ist doch, es geht doch um deine Person. Ja, also da habe ich auch schon drüber nachgedacht, in so eine psychologische Behandlung zu gehen. Dass man einfach mal. Aus reiner Neugierde, erstmal aus reiner Neugierde. Mal zu gucken, warum ticke ich so, wie ich ticke. Und dann gehen die Überlegungen weiter. Warum tue ich das meiner Mutter an? Warum tue ich das meiner Freundin an? Und irgendwann wirst du vielleicht mal ein Kind haben. Willst du mal ein Kind haben? Ja, ich denke schon, vielleicht später, wenn ich so weit bin, eins zu haben. War nicht toll, wenn das Kind erfährt, was der Papa früher gemacht hat? Ja, davon will ich das dann natürlich auch weghalten. Jeder will ja das Beste sein. Hast du eigentlich auch irgendeine Ausbildung gemacht, Tom? Ja, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Mhm. Wenn du magst, kann ich dir noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, der hier im Hintergrund arbeitet. Wäre vielleicht mal ein Anfang. Ja. Ja? Würde ich machen. Ja gut, dann leg du bitte auf und der Henning, so heißt der heute Nacht, ruft dich an. Ein unverbindliches Gespräch, okay? Alles klar. So machen wir es. Bis gleich, Tom. Du legst auf, wir melden uns. Ja, danke und ich finde deine Sendung spitze. Dankeschön. Tschüss, Tom. Ciao. Ciao. So, in der Technik heute Nacht Martin Dannhauser. Morgen sind wir auch wieder da. Ich hoffe auch wieder so schön pünktlich wie heute. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt natürlich morgen auch wie immer ab 0 Uhr anrufen oder mailen domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.